Erstes Buch, Teil 9 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zuerst belagerten und eroberten sie unter Anführung des Cimon, des Sohnes von Miltiades, Eion am Strymon, das von den Persern besetzt war, und machten die Einwohner zu Sklaven. Ebenso verfügten sie über die Einwohner von der Insel Skyros im Ägäischen Meere, die von Dolopern besetzt war, wohin man athenische Ansiedler verpflanzte. Sie gerieten dann in Krieg mit den Karystiern, an dem die übrigen Euböer nicht teilnahmen. Jene ergaben sich nach einiger Zeit durch eine Übereinkunft. Darauf führten sie Krieg mit den abgefallenen Nariern und zwangen sie durch eine Belagerung zur Unterwerfung. Dies war der erste verbündete Staat, der den bestehenden Verträgen entgegen unterjocht wurde. Nachher hatten auch andere dies los, wie jeder an die Reihe kam. Neben andern Ursachen des Abfalls waren die wichtigsten der Rückstand bei der Lieferung der Steuern und Schiffe und die Nichterfüllung der Pflicht des Kriegsdienstes, wenn diese bei einem Staate vorkam. Denn die Athener trieben alles strenge ein und wurden dadurch höchst lästig, dass sie bei solchen, die nicht gewohnt oder nicht gemeint waren, Beschwerde zu ertragen, Zwang anwendeten. Auch in anderer Hinsicht waren die Athener als Oberanführer nicht mehr so beliebt wie zuvor. Sie behandelten ihre Kriegsgenossen nicht mehr auf gleichem Fuß, auch wurde es ihnen leicht, die Abtrünnigen wieder zum Gehorsam zu bringen, und daran waren die Bundesgenossen selbst schuld, denn wegen jener Scheu vor dem Kriegsdienste ließen sich die meisten derselben, um nicht aus der Heimat sich entfernen zu müssen, eine Geldsteuer statt der Schiffelieferung auflegen, um nach Verhältnis an dem Aufwande zu tragen. Durch die Summen nun, welche jene beisteuerten, wurde die Seemacht der Athener vermehrt. Jene aber, wenn sie abfielen, befanden sich in einer solchen Lage, dass sie ohne Rüstung und Mittel für den Krieg waren. Hierauf erfolgte die See- und Landschlacht am Flusse Eurymedon in Pamphylien zwischen den Athenern und deren Bundesgenossen und den Persern, und die Athener erfochten an diesem Tag einen doppelten Sieg unter Anführung des Cimon, des Sohnes von Miltiades. Sie eroberten und zerstörten von den phönizischen Kriegsschiffen im Ganzen gegen 200. Einige Zeit nachher trug es sich zu, dass die Thasier sich empörten, weil sie wegen der Handelsplätze im gegenüberliegenden Thracien und wegen der Bergwerke, die sie benutzten, in Streit geraten waren. Die Athener schifften nun mit der Flotte gegen Thasos, gewannen ein Seetreffen und bewerkstelligten eine Landung. Um dieselbe Zeit schickten sie 10.000 Ansiedler aus ihrer Mitte und von den Bundesgenossen an den Strymon, um den Ort, der damals Neun Wege hieß und jetzt Amphipolis heißt, zu bevölkern. Diese bemächtigten sich zwar der Neun Wege, welche die Edoner innehatten, da sie aber ins Binnenland von Thracien vorrückten, so wurden sie von der Gesamtmacht der Thracier bei dem edonischen Orte Drabescos gänzlich geschlagen. Denn die Thracier sahen die Niederlassung bei den Neun Wegen als eine feindliche Handlung an. Die in Schlachten besiegten und belagerten Thasier wandten sich nun um Hülfe an die Lacedämonier und forderten diese auf, sie durch einen Einfall in Attika zu unterstützen. Diese versprachen es zwar, ohne dass es die Athener erfuhren, und waren im Begriff, es zu tun, aber sie wurden durch das Erdbeben daran verhindert, während welcher Zeit auch die Heloten und von den freien Untertanen die Thuriaten und Ätäer sich empörten und nach Itome zogen. Die meisten der Heloten aber waren Abkömmlinge der alten Messenier, welche ehemals unterjocht worden waren. Daher hatten sie auch den allgemeinen Namen Messenier. Die Lacedämonier hatten nun mit denen in Itome Krieg zu führen. Die Thasier ergaben sich nach dreijähriger Belagerung den Athenern durch Vertrag und mussten ihre Festungswerke niederreißen, ihre Schiffe ausliefern und sich eine Geldsteuer auflegen lassen, wovon sie eine Summe sogleich, das übrige in Zukunft entrichten sollten. Auch mussten sie dem Besitze des Festlandes und der Bergwerke entsagen. Als sich nun der Krieg gegen die, welche Itome besetzt hatten, in die Länge zog, so riefen die Lacedämonier unter andern Bundesgenossen auch die Athener zu Hilfe. Diese kamen unter Anführung Cimons mit nicht geringer Macht. Man hatte sie hauptsächlich darum herbeigerufen, weil sie in der Belagerungskunst für vorzüglich galten und bei dem langen Verzuge der Belagerung das Mangelhafte in dieser Hinsicht sich offenbarte. Denn wäre es bloß auf Kriegsmacht angekommen, so würden sie die Stadt erstürmt haben. Bei diesem Feldzuge wurde zuerst eine feindselige Stimmung zwischen den Lacedämoniern und Athenern offenbar. Denn als der Platz nicht erstürmt werden konnte, so fürchteten die Lacedämonier wegen der Kühnheit und des raschen Unternehmungsgeistes der Athener, die sie überdies als ein Volk nicht verwandten Stammes ansahen, sie möchten bei längerem Verweilen von denen in Itome zu Umtrieben verleitet werden. Daher entließen sie dieselben allein unter allen Verbündeten, indem sie, ohne ihren Verdacht zu äußern, erklärten, man bedürfe ihrer jetzt nicht mehr. Die Athener aber merkten wohl, dass sie nicht in der besten Absicht, sondern wegen eines vorwaltenden Argwohnes entlassen worden. Da ihnen nun dieses höchst empfindlich war und sie eine solche Behandlung nicht um Sparta verdient zu haben glaubten, so sagten sie sich gleich nach ihrer Heimkehr von dem mit den Lacedämoniern gegen die Perser geschlossenen Bunde los und wurden Bundesgenossen der Argiver, ihrer Feinde, und zugleich gingen beide Völker mit den Thessaliern ein eidliches Bündnis unter denselben Bedingungen ein. Als im 10. Jahre die in Itome sich nicht länger zu halten vermochten, so ergaben sie sich den Lacedämoniern unter der Bedingung, dass sie unter dem Schutze des Vertrags aus dem Peloponnes abziehen durften und denselben nie wieder betreten wollten. Wofern sich einer treffen ließe, so sollte er der Sklave dessen sein, der ihn auffinge. Die Lacedämonier hatten nämlich vormals einen pythischen Götterspruch erhalten, sie sollten die, welche bei dem Zeus von Itome Schutz suchen, ziehen lassen. Und jene zogen mit Weibern und Kindern ab. Die Athener aber nahmen sie bei ihrer jetzigen feindseligen Stimmung gegen die Lazedämonier auf und verpflanzten sie nach Naupaktos, das sie seit kurzem gerade den ozolischen Lokern abgenommen hatten. Auch die Megareer traten in die Bundesgenossenschaft der Athener und trennten sich von den Lazedämoniern, weil die Korinther sie wegen der Grenze ihres Gebiets durch einen Krieg beunruhigten. Die Athener besetzten hierauf Megara und Pegae und bauten den Megareern die langen Mauern von der Stadt nach Nisaea und legten eine Besatzung hinein. Besonders durch diesen Anlass entstand der heftige Hass der Korinther gegen die Athener. Inaros, der Sohn des Psammetichos, ein Libyer, Fürst der an Ägypten grenzenden Libyer, der Maria, eine Stadt jenseits Pharos, zum Sammelplatz seiner Macht hatte, brachte den größten Teil von Ägypten zum Abfall von dem Perserkönig Artaxerxes. Er selbst wurde nun Herr des Landes und rief die Athener zu seinem Beistande. Diese hatten gerade mit 200 eigenen und Bundesgenossenschiffen einen Zug nach Zypern gemacht und verließen nun die Insel und kamen dorthin und schifften vom Meere landeinwärts auf dem Nil und wurden Meister des Stromes und von zwei Drittteilen der Stadt Memphis und bekriegten den dritten Teil, die Weiße Mauer genannt, wo sich die geflüchteten Perser und Meder und die Ägyptier befanden, die nicht teil an dem Aufstande genommen hatten. Die Athener aber landeten mit ihren Schiffen bei Haliae und kamen mit den Korinthern und Epidauriern ins Treffen, in welchem die Korinther siegten. Später lieferten die Athener den peloponnesischen Schiffen bei Zekryphalea ein Seetreffen und trugen den Sieg davon. Als nun ein Krieg zwischen den Athenern und Ägineten ausbrach, so erfolgte eine große Seeschlacht bei Ägina, an der die beiderseitigen Bundesgenossen teilnahmen. Die Athener siegten, eroberten 70 feindliche Schiffe, machten eine Landung und belagerten die Stadt unter der Anführung des Leokrates, des Sohnes von Strobos. Nun wollten die Peloponnesier den Ägineten Hülfe bringen und schifften nach Ägina 300 schwer Bewaffnete über, die früher Hilfstruppen der Korinther und Epidaurier gewesen waren, und besetzten die Höhen von Geraneia. Auch drangen die Korinther nebst ihren Verbündeten ins megarische Gebiet, in der Meinung, die Athener würden nicht imstande sein, den Megareern Hilfe zu bringen, da ein großer Teil ihrer Kriegsmacht in Ägina und Ägypten abwesend sei. Sollten sie aber zu Hilfe eilen wollen, so würde man sie nötigen, Ägina zu verlassen. Die Athener aber brachen mit ihrem Heere von Ägina nicht auf, sondern es rückten von den in der Stadt zurückgebliebenen die Ältesten und Jüngsten nach Megara unter Anführung des Myronides. Es erfolgte nun ein unentschiedenes Treffen gegen die Korinther. Beide Teile zogen sich zurück und glaubten bei dem Vorfalle nicht den Kürzern gezogen zu haben. Jedoch waren die Athener mehr im Vorteil gewesen und stellten nach dem Abzuge der Korinther ein Siegeszeichen auf. Die Korinther aber, weil sie von den Älteren in der Stadt Vorwürfe erhielten, waffneten sich etwa 12 Tage später kamen wieder und stellten ihrerseits auch ein Siegeszeichen auf, als ob sie gesiegt hätten. Die Athener aber rückten schnell aus Megara aus, erschlugen die, welche das Siegeszeichen errichteten, und siegten in einem Gefechte mit den übrigen. Die Besiegten aber zogen sich zurück, und eine nicht unbeträchtliche Abteilung derselben, die sich durch die Nachsetzenden im Gedränge befand und des Weges verfehlte, geriet auf das Gut eines Bürgers, das zufällig von einem großen Graben umschlossen war und keinen Ausgang hatte. Als die Athener dies bemerkten, schlossen sie jene von vorn durch Schwerbewaffnete ein und stellten ringsherum die leichten Truppen und töteten durch Steinwürfe alle, die dort hineingegangen waren. Dieser Verlust war den Korinthern sehr empfindlich, die Mehrzahl ihres Heeres aber kehrte nach Hause zurück. Die Athener begannen um diese Zeit auch die langen Mauern zum Meere zu bauen, die eine nach dem Hafen Phaleros, die andere nach dem Piräus. Die Phocäer machten einen Heerzug gegen das Gebiet der Dorier, das Mutterland der Lacedämonier, wo Bojan, Cytinion und Erineion liegen, und eroberten eines von diesen Städtchen. Die Lacedämonier aber, geführt von Nikomedes, dem Sohne des Kleombrotus, dem Stellvertreter des noch unmündigen Königes Pleistoanax, des Sohnes von Pausanias, kamen den Doriern mit 1500 eigenen schwer bewaffneten und 10.000 Mann verbündeter Truppen zu Hilfe, und nachdem sie die Phocäer gezwungen hatten, in einem Vertrage die Stadt zurückzugeben, begannen sie den Heimzug. Aber die Athener kreuzten mit einer Flotte in jener Gegend und schickten sich an, ihnen die Überfahrt zu sperren, falls sie durch die Bucht von Kressa übersetzen wollten. Der Zug durch Geranea aber schien ihnen gefährlich, da die Athener Megara und Pegae besetzt hielten. Denn Geranea ist unwegsam und wurde beständig von den Athenern bewacht. Auch hörten sie, die Athener hätten im Sinne, ihnen auch hier den Weg zu versperren. Sie beschlossen also, in Böotien zu verweilen und zu sehen, wie sie am sichersten hinüberkommen könnten. Dazu kam noch, dass einige Männer aus Athen sie heimlich einluden, in der Hoffnung, dort die Volksregierung zu stürzen und den Bau der langen Mauer zu hemmen. Es rückten aber die Athener mit ihrer Gesamtmacht gegen sie aus, und 1000 Argiver und von den übrigen Bundesgenossen nach Verhältnis, so daß 14.000 Mann zusammenkamen. Sie unternahmen diesen Zug in der Meinung, daß jene wegen des Heimzugs in Verlegenheit seien. Auch hatten sie einigen Verdacht, daß sie ihre Volksherrschaft stürzen wollten. Es stießen zu den Athenern auch thessalische Reiterscharen gemäß dem Bundesvertrage, die aber bei dem Treffen selbst zu den Lacedämoniern übergingen. In der hierauf erfolgten Schlacht bei Tanagra in Böotien siegten die Lacedämonier und ihre Bundesgenossen, und von beiden Seiten floss viel Blut. Die Lacedämonier zogen nun auf das megarische Gebiet, verheerten die Baumpflanzungen und kehrten durch Geranea und die korinthische Landenge in die Heimat zurück. Die Athener aber unternahmen unter Anführung des Myronides 62 Tage nach der Schlacht einen Heerzug gegen die Böotier und besiegten die Böotier bei Önophyta, bemächtigten sich des böotischen und phokischen Gebiets und rissen die Mauern von Panagra nieder. Auch nahmen sie von den opuntischen Lokriern 100 der reichsten als Geiseln mit. Ferner vollendeten sie jetzt ihre eigenen langen Mauern. Darauf ergaben sich den Athenern auch die Ägineten mit der Bedingung, ihre Mauern niederzureißen, ihre Schiffe auszuliefern und in Zukunft einen Tribut zu entrichten. Die Athener umschifften auch den Peloponnes unter Anführung des Ptolemides, Sohns von Ptolemäus. Dabei verbrannten sie das Schiffswerf der Lacedämonier, eroberten Chalcis, einen den Korinthern gehörigen Ort, und siegten bei einer Landung in einem Gefecht gegen die Sicyonier. Indessen blieben die Athener und ihre Verbündeten noch in Ägypten, und es gestaltete sich ihnen der Krieg auf mancherlei Weise. Im Anfange waren die Athener Meister von Ägypten. Nun sandte der Perserkönig den Megabazus, einen Perser, mit Geld nach Lacedämon, damit er die Peloponnesier zu einem Einfall in Attika bewegen und so den Rückzug der Athener aus Ägypten veranlassen möchte. Als ihm aber dies nicht gelang und sein Geld vergeblich aufgewendet wurde, so kehrte Megabazus mit dem Überreste des Geldes nach Asien zurück. Dann schickte der König den Perser Megabyzus, des Zopyrus Sohn, mit einem großen Heere aus. Dieser rückte auf dem Landwege ein, besiegte die Ägyptier und ihre Bundesgenossen in einer Schlacht, vertrieb die Hellenen aus Memphis, schloss sie zuletzt auf der Insel Prosopitis ein und belagerte sie dort 1 Jahr und 6 Monate, bis er endlich den Kanal austrocknete und sein Wasser anderswohin leitete und so die Schiffe auf das Trockene setzte, wodurch er einen großen Teil der Insel mit dem festen Lande verband, so daß er zu Fuß hinüberkommen konnte, worauf er die Insel eroberte. So wurde das Unternehmen der Hellenen zunichte, nachdem sie 6 Jahre Krieg geführt hatten. Von dem großen Heere retteten sich wenige über Libyen nach Cyrene. Die meisten waren umgekommen. Ägypten aber musste sich dem Perserkönige wieder unterwerfen, mit Ausnahme des Amyrtäus, der in den sumpfigen Gegenden herrschte, den man wegen des großen Umfangs der Sümpfe nicht bezwingen konnte, da zugleich die Bewohner dieser Gegenden die streitbarsten unter den Ägyptiern sind. Inaros aber, der libysche Fürst, der das ganze Unternehmen in Ägypten veranlasst hatte, wurde durch Verrat gefangen und gekreuzigt. Von den Athenern aber und dem übrigen Bundesvereine segelten 50 Dreiruder zur Ablösung nach Ägypten und ankerten bei dem mendesischen Vorgebirge, ohne von jenen Vorfällen Kunde zu haben. Über diese fielen nun Landtruppen von der Küste und von der Seeseite die phönizische Flotte her und zerstörten die meisten Schiffe, so daß die geringere Zahl entkam. Also endete der große Feldzug der Athener und ihrer Bundesgenossen gegen Ägypten. Ende von erstes Buch, Teil 9.